1. König Salomo liebte neben der Tochter des Pharao viel weitere ausländische Frauen, darunter Moabiterinnen, Ammoniterinnen, Edomiterinnen, Sidonierinnen und Hethiterinnen. 2. Dies Frauen stammten aus Vulcan, über die Gott den Israeliten befohlen hat, sich nicht mit ihnen zu vermischen, dasi das Volks Gottesnen Betung beführen werden, denik blieb Salomo ihnen in lieb verbunden. 3. Abisas insgesamt 700 Ehefrauen von Königlichem Rang soe 300 Nebenfrauen, die schließlich einen negativen Einfluss auf sein religiös Überzeugung ausübten. 4. Als Salomo alt geworden war, verleiteten in sein Frauen dazu, Fremden Gotten zu dienen, so dass sein Haus Gott gegenüber nicht mehr so loyal war wie das seines Vaters David. 5. Infolgedessen wäret Salomo Astoreth, die Gottheit der Sidonier, soe Milcom, den absolutischen Gottsen der Ammoniter. 6. Salomo handelte entgegen den geboten Gottsen bewies nicht den Volstandigen Gehorsam, den sein Vater David stets gesät hat. 7. Zu dieser Zeit errichtet Salomo auf dem Berg Ostlich von Jerusalem ein Kultstadt für Carmos, den Gottsen der Moabiter, soe für Milcom, das Schusel der Ammoniter. 8. In gleicher Weise unterstützte all seine ausländischen Frauen, indem ihnen ermöglichte, ihren jüdischen Gotten Raucheropfer und Andergaben dazu bringen. 9. Gott wurde zornig auf Salomo, weil dieser sich von ihm abgewandt hat, obwohl ihm zuvor zweimal persönlich erschienen war. 10. Trotz der ausdrücklichen Anweisung, keinen Fremden Gotten nachzufolgen, missaktet Salomo die Gottlichen Gebot und hielt sich nicht an die Vorschriften. 11. Daraufhin erklärt Gott gegenüber Salomo, dass ihm das Kanitem entzehen und es einem seiner untergebenen Verlehen word, die den Bunden die Satzungen gebrochen habe. 12. Aus Rücksicht auf seinen Vater David sollte dies jedoch nicht zu Salomos Lebzeiten geschehen, sondern erst unter der Herrschaft seines Sohns. 13. Denik word dem Sohn nicht das gesamte Reich nehmen, sondern im einen Stamm belassen, M. David und die Erwald Stadt Jerusalem zu ehren. 14. Gott ließ in dem Edomiter Herdod, der aus dem Königlichen Geschlecht Edom stammte, einen politischen Widersacher für Salomo erstehen. 15. Als David zuvor Edom besiegt hat, wurde Feldherr Job Dorthing Jesogen, am die Toten zu begraben und allmannlichen Bewohner systematisch zu Toten. 16. Job blieb 6 Monate lang mit dem gesamten Israelitischen hier in Edom, bis die mannliche Bevölkerung fast vollständig vernichtet hat. 17. Hadod jedoch gelang die Flucht nach Ägypten, wo Bayer von einigen Dienern seines Vaters begleitet word, obwohl zu diesem Zeitpunkt noch ein kleiner Jung war. 18. Nachdem sie Midian verlassen hatten und über Paran Jesogen waren, gelangten sie mit weiteren Begleiten nach Ägypten zum Pharao, der Hadod ein Haus, Nahrung und Land zuies. 19. Hadod gewann die Gunst des Pharaos in Soho hem Mass, das dieser im die Schwester seiner Gemahlin Thakpins zur Frau gab. 20. Die Schwester der Thakpins gebar im einen Sohn namens Jenubath, der im Palast des Pharaos gemeinsam mit dessen eigenen Kindern aufwuchs. 21. Als Hadod in Ägypten vom Tod Davids und des Feldherrn Job erfuhr, but a den Pharao am die Erlaubnis, in sein Heimat zurückkehren zu dürfen. 22. Obwohl der Pharao fragte, was ihm in Ägypten fehle, bestand Herdod darauf, das man in sehen lassen soll. 23. Ein weiterer Gegner, den Gott gegen Salomo aufs ten ließ, war Riesen, der seinem Herrn, dem König von Zober, entflohen war. 24. A sammelte Manner M. sich, word Anführer einer Freischalagrup und etabliert sich schließlich als König in Damascus, nachdem David die Aramäer besiegt hat. 25. Waren der gesamten Regierung seit Salomos blieb ein Feind Israels und verstärkte das Unheil, das bereits von Herdod ausging, da ein tief Abneigung gegen Israel hegte. 26. Auch Jerobeam, ein Beamter Salomos aus dem Stamm Ephraim, dessen Mutter ein Witwe namen Zeruah war, erhob sich gegen die Autorität des Königs. 27. Der Anlass für seinen Aufstand war Salomos Bauprojektum Milo, bei dem die Befestigungen der Stadt Davids ausbessert und Lucken Schloss. 28. Die Salomo die Tatkraft des Jungen Jerobi Mercanti, Ubertrugo im die Aufsicht über die Gesamte Fronabate des Stams Joseph. 29. Eins Tags begegnet Jerobim außerhalb von Jerusalem dem Propheten Ahia von Silo, der einen neuen Manteltrug, warend sie allein auf dem Feld wären. 30. Ahia nahm seinen neuen Mantel, zerissen ins Wolfstück und gab Jerobim damit ein symbolisches Zeichen für die Zukunft. 31. Forderte Jerobim auf, sein Stück zu nehmen, die Gott das Reich Salomos teilen und ihm die Herrschaft über sein Stamm übergeben wird. 32. Ein Stamm sollte jedoch der Nachkommenschaft Davids verbleiben, die Stadt Jerusalem und das Gottliche Versprechen zu bewahren. 33. Grund für Diocese erteil war die Abkehr von Glauben und die Anbetung fremder Gottheiten wie Astreth, Carmos und Milcom anstatt der Befolgung gottlicher Satzungen. 34. Gott entscheid jedoch, Salomo die Herrschaft über das gesamte Reich bis zu seinem Tod zu belassen, die er die Treue Davids gegenüber den Geboten würdigt. 35. Erst dem Sohn Salomos wurde die Herrschaft über den Großteil des Reichs entzogen und die Zenstam und Jerobim übertragen werden. 36. Dem Nachkommen Salomos sollte ein Stamm bleiben, damit die Dynasty Davids in Jerusalem, der erwählten Stadt Gottes, weiterhin bestand hat. 37. Gott versprach Jerobim, dass über Israel herrschen können sein Macht anspruch erfüllt werden, sofern sich und die gottliche Ordnung halte. 38. Wenn Jerobim den Geboten folgen und wie David handeln wird, versprach Gott ihm ein dauerhafte Dynastie und die rechtmäßige Herrschaft über Israel. 39. Die Nachkommen Davids Sultans war für Felverholten gedemütigt werden, jedoch sollte dieser Zustand nicht für Ewigkeit andauern. 40. Als Salomo versucht, Jerobim aufgrund dieser Prophezeiung Toten zu lassen, floh dieser nach Ägypten zum König Shishak und blieb dort bis zu Salomos Tod. 41. Die übrigen Taten Salomos soe die Bericht über sein Ausergewöhnliche Weisheit sind in den Chroniken der Geschichte Salomos ausführlich dokumentiert. 42. Insgesamt regiert Salomo wesig jahr lang von Jerusalem aus über das gesamte Volk Israel. 43. Nach seinem Tod wird Salomo in der Stadt seines Vaters David begraben, worauf in sein Sohn Rehabim die Thronfolge antrat.